Wir beginnen mit Ruth Zechlin. Die hat ein Werk komponiert, das trägt den Titel Im Salon der Rahel Levin. Und sie spielt es selbst auf dem Cembalo. Thank you. Ruth Zechlin mit ihrer Eigenkomposition im Salon der Rahel Levin für Cembalo. In der nächsten Aufnahme passiert etwas Ähnliches. Auch hier sitzt der Komponist persönlich am, nicht Cembalo, dafür Flügel. Wolfgang Teuscher spielt seine Sonatine. Thank you. Wolfgang Teuscher hat sie komponiert, die eben gehörte Sonatine, und in dieser Aufnahme auch selbst gespielt. Sie hören das Concerto Bavarese, präsentiert von Bayern 2. Und wir kommen zu einem Werk von Bernhard Lang. Dafür braucht es nicht nur ein Orchester, sondern auch zwei Audiokünstler. Es trägt den Titel Differenz, Wiederholung für Orchesterloops und zwei Turntable-Solisten. Hier sind das Dieter Kovacic und Marina Rosenfeld. Sie musizieren gemeinsam mit dem BRSO, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, unter der Leitung von Peter Rundl. Thank you. Thank you. Thank you. Differenz, Wiederholung 8 für Orchesterloops und zwei Turntable-Solisten von Bernhard Lang. Das waren die Audiokünstler Dieter Kovacic und Marina Rosenfeld in Begleitung des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Peter Rundl. Das Streichquartett 1957 von Hans Winterberg hat 1970 eine Neufassung erfahren. Und 1971 hat das Sonnleitner Quartett diese Neufassung aufgenommen. Bei uns in München im BR im Studio 3. Thank you. Thank you.

das Streichquartett 1957 in einer Neufassung von Hans Winterberg. Gespielt wurde es vom Sonnleitner Quartett. Und damit kommen wir zu einer Hommage an Franz Schubert in Form eines Liedes für Orchester von Jörg Wiedmann. Thank you. Ein Werk des Komponisten Jörg Wiedmann. Das war das Lied für Orchester, eine Hommage an Franz Schubert in einer Aufnahme der Bamberger Symphoniker unter Jonathan Nott. MGNM, das ist die Abkürzung für Münchner Gesellschaft für Neue Musik. Und die haben auch ein Festivalensemble. Das spielt hier ein Werk von Norbert R. Stamberger. Thank you. Das Festivalensemble der Münchner Gesellschaft für Neue Musik unter Leitung von Peter Hirsch mit einem Werk von Norbert R. Stamberger. Re-Recording für 17 Soloinstrumente, Intro und Adagio.